Hallo, hallo, hallo, ich bin der kleine Nerd. Hast du meine Mama gesehen? Ich kann meine Mama nicht finden. Die haben mich einfach auf dem Spielplatz zurückgelassen. Ich bin ganz alleine. Hallo. Nordenzahn. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Ich bin hier der Nerd. Hallo. Und heute gibt es wieder mal eine schöne Comic-Sendung, die sich tatsächlich auch ein bisschen auf Comics spezialisiert. Ich habe ein Thema vorher, aber ich versuche die Sendung heute relativ kurz zu halten, weil ich gar nicht so viel Zeit habe. Ich habe nämlich neue DVDs bekommen. Es ist Anfang des Monats, ne? Ich habe neue DVDs bekommen. Ich werde nämlich jetzt diese Woche verstärkt Doctor Who und Flash nachholen. Das heißt, ich will das hier nur schnell wegrocken, damit ich mein Wochenziel erreicht habe. Ne, das ist hier, heute ist das hier Pflichterfüllung und Programmerfüllung. Wir gehen heute ja fast schon so ein bisschen schwerpunktartig ins Big Bang-Universum. Nein, das hat nichts mit der gleichnamigen Sitcom zu tun, sondern ein Comic-Universum, das es seit den 90er Jahren gibt, das Big Bang-Universum. Da werden wir uns ein paar Sachen angucken. Einmal die neue Ausgabe, Big Bang Universe Nummer 2, die kommt aus dem Dezember oder Januar, Anfang Januar kam die. Die habe ich jetzt eben auch schon seit ein paar Wochen hier liegen. Die wird hier besprochen. Dann schaue ich mir zwei Sammelbände aus dem Universum an, zumindest eben grob, nämlich den sogenannten Thunder Girl Digest, was ein kleiner Sammelband ist mit Thundergirl-Geschichten, eben auch aus dem Big Bang-Universum, und dann die Ultimate Collection. Diese Ultimate ist, dass die Ultimate und sie ist collected. Die gibt's eben auch. Die musste ich nämlich jetzt die Tage nochmal schnell zu Ende lesen, damit ich das hier besprechen konnte. Dann gibt's einen Manga, nämlich, oh Gott, das ist ein ziemlich komplizierter Name, das muss ich ablesen. Katsura und Toriyama Short Stories, das ist ein, weiß ich nicht, siebter Band einer sechsteiligen Reihe, ich weiß es gar nicht. Den hatte ich jetzt die Tage zufällig in meinem Abo-Fach, und weil meine Comic-Verkäuferin mir was Gutes tun wollte und gesagt hat, hey, du hast doch die anderen sechs Bände auch gekauft, dann kauf doch nochmal diesen auch. Und das ist eben eine Geschichte von Masakazu Katsura und Akira Toriyama. Eben zwei kürzere Geschichten sind da drin. Und dann geht's weiter mit einem kleinen Band, den ich auch mir geholt habe. Da hatte ich auch schon mal eine Preview zugemacht, da möchte ich auch drüber reden. Nämlich Jason Youngblood's Langbluff's Peak the First. Gibt's dann eben im Anschluss. Dann geht's weiter in meine Previews, da habe ich noch was. Dann gibt's noch die Nerd-Nerd-Nerd-Programm-Vorschau. Und ach mein Gott, die Sendung nimmt wahrscheinlich auch wieder kein Ende. Ich möchte allerdings mit einem etwas traurigen Thema anfangen, das ihr wahrscheinlich auch alle schon wahrgenommen habt, vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube irgendwie Ende Februar, ist Peter Lustig von uns gegangen. Peter Lustig, der Moderator der Sendung Löwenzahn. Ich habe viele, viele Stunden meines Lebens damit verbracht, Löwenzahn zu gucken. Löwenzahn war für mich wie für viele andere auch ein Stück weit Kindheit. Ja, vielleicht auch so ein bisschen so eine verquere, nostalgische Erinnerung an eine bessere Zeit vielleicht, an der Kindheit. Man verklärt seine Kindheit ja auch mal gerne, ne? Das ist ja immer so, ja, man erinnert sich immer an die schönen Dinge der Kindheit, so wenn man so, weiß ich nicht, samstags abends im Frottee-Schlafanzug auf dem Teppich gelegen hat und mit den Großeltern Wetten, dass geguckt hat, was heute aus mehreren Gründen nicht mehr geht. Erstens gibt es Wetten, dass nicht mehr und ich passe auch nicht mehr in den Frottee-Schlafanzug. Aber Löwenzahn eben damals im Kinderprogramm auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich. Und das war so ein Sonntagsritual für mich, weil die Serie lief halt immer sonntags, also wie ich noch ganz klein war, um 11 Uhr auf dem ZDF. Vorher kamen immer Siebenstein, das habe ich gar nicht so aktiv geguckt, aber auch schon relativ häufig. Fand Löwenzahn aber immer wahnsinnig cool und um 11:30 wurde natürlich umgeschaltet auf die ARD und dann kam dann eben die Maus. Was habe ich mit Löwenzahn gelernt? Peter Lustig war ja so ein bisschen der Stellvertreter für die Kinder in der Sendung, also dass man wirklich an seiner Stelle oder mit ihm zusammen Dinge entdeckt hat, mit so einer sehr kindlichen Neugierde, und er hat Dinge entdeckt und herausgefunden, während er mehr oder weniger in sie hineinstolperte. Also das war immer so ein bisschen, ja, oh, jetzt gehe ich mal hier lang, mal reingucken, okay, wo führt mich das jetzt hin? Haha, wo kriege ich jetzt den nächsten Hinweis für mein Problem, was ich jetzt heute mal lösen möchte? Und das war meistens so der grobe Ablauf von so einer Löwenzahn-Folge. Dazu kam eben dann auch der Nachbar, Herr Paschulke, gespielt von Helmut Kraus, der natürlich dann auch so ein weiterer Motivator für diese witzigen kleinen Geschichten gewesen ist. Entweder so ein Nachbarschaftsstreit oder einfach eine Meinungsverschiedenheit, die dann beide angestachelt hat, nachzuforschen, oder ein Wettbewerb, der irgendwie ansteht und so weiter und so fort. Am vergangenen Wochenende vom 27. auf den 28. hat das ZDF eine lange Löwenzahnnacht ausgetragen, die ich nicht live gesehen habe, weil ich habe nachts einfach schlafen wollen und ich habe auch ehrlich gesagt, habe ich ja schon mal auch hier erwähnt, keinen Bock auf zeitlich gebundenes Fernsehen. Also ich habe keinen Bock, mich irgendwo an einen Livestream zu setzen. Fernsehen ist bei mir sowieso nicht mehr angesagt. Und dementsprechend habe ich mir meinen Löwenzahn-Marathon selber zusammengestellt und habe zumindest schon mal so 10 Folgen geguckt. Bei YouTube kann man relativ leicht finden, ist kein Problem. Und habe mir meine Lieblingsfolgen rausgesucht. Und dazu gehört eben auch, und ich finde vor allem, was so eine Aussage gewesen ist, die mit dem Tod von Peter Lustig halt gezeigt wurde oder eben auch mal gebracht wurde, war, ja, jetzt ist meine Kindheit gestorben oder ein Teil meiner Kindheit gestorben. Nee, ist halt Bullshit, ne? Weil die Erinnerung an diese Sendung bleibt. Die Sendung wird auch weiterhin ausgestrahlt. Peter Lustig ist 78 Jahre alt geworden und es war wieder mal Krebs. So, das ist dieses Jahr ja relativ häufig passiert. Also die ganzen großen Leute, die dieses Jahr gestorben sind, weiß ich nicht, Alan Rickman, David Bowie, ach Gott, die Liste ist relativ lang, die sind halt wirklich alle an Krebs gestorben. Und ja, das ist vielleicht mal ein Moment, auch mal in sich zu gehen und zu denken, okay, vielleicht ist Rauchen nicht so eine gute Idee, vielleicht sollte man Abgase mal so ein bisschen runterfahren, ne, gucken, dass man nicht so viel Schadstoffe zu sich nimmt. Aber machen wir ja leider nicht, ne, sondern unser Leben bleibt ja weiterhin so, wie es ist, auch wenn um uns herum alles irgendwie dank des Krebses über den Jordan geht. Finde ich sehr, sehr schade. Aber, und ich denke, das ist das, was da am Ende übrig bleibt, das Erbe, was er hinterlässt, ist eben diese Sendung und die auch heute noch Bestand hat. Die heute noch Bestand hat, nämlich, es gibt ja weiterhin neue Löwenzahn-Folgen, die aber auch schon seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, also ewig jetzt schon, mit einem neuen Moderator, einer neuen Hauptfigur, nämlich Guido von Hammersmark, der eigentlich Schauspieler-Comedian gewesen ist vorher, also so aus dieser Ankel-Engelke Comedy-Reihe Ladykracher, glaube ich, herausgenommen wurde und der auch tatsächlich eine richtige Rolle spielt. Also Peter Lustig war im ersten Moment erstmal Moderator dieser Sendung und natürlich auch Darsteller, aber er hieß halt auch Peter Lustig, das war sein Name. Ne? Natürlich, wenn jemand Peter Lustig heißt, den Namen änderst du für eine Serie nicht mehr, das ist Quatsch, das ist der perfekte Name für eine Serienfigur. Aber Peter Lustig war einfach diese Person, die sich dahingestellt hat und diese Sendung nicht nur gespielt hat, sondern eben auch moderiert hat. Und das ist bei Fritz Fuchs, wie die neue Figur eben heißt, ein bisschen anders. Und das ist ganz klar eben eine Figur, also viel eher eine Figur, als es ein Moderator der Sendung ist. Auch wenn er natürlich weiterhin erklärt, erlebt und auch mit so einer ähnlichen kindlichen Neugierde da dran geht. Aber das neue Löwenzahn, wie ich finde, ist ein bisschen anders wie das alte Löwenzahn. Es ist immer noch genauso schön. Also ich habe auch im Zuge meines Marathons eben eine Folge gesehen aus dem neuen Löwenzahn, nämlich das mit der Farbe, mit der Lapis-Lazuli-Farbe, die so ein bisschen Slapstick-mäßiger ist auch und wo es dann einen immer wieder zerlegt und so weiter und so fort. Also die ist auch sehr witzig. Und da sind überall so kleine Details im Hintergrund. Und man muss schon ein bisschen genauer hingucken eben, um diese Details auch mitzubekommen. Es ist ein bisschen kleinteiliger als das alte Löwenzahn, was vielleicht auch an einer geänderten Aufmerksamkeitsspanne von Kindern einfach liegen kann, dass man einfach ein bisschen mehr damit machen muss und dass das alte Löwenzahn ist halt gelegentlich auch ein bisschen langsamer. Ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, ich hatte sowieso schon mal wieder vorgehabt, mich mit Löwenzahn auseinanderzusetzen und wollte wirklich, mal wieder verstärkt ein paar Folgen gucken. Und jetzt brauchte es tatsächlich diesen sehr, sehr traurigen Anlass. Und ich finde es schade, dass man sich an sowas nicht öfter mal zurückerinnert. Ein Twitter-Kumpel von mir, der Steffen, schönen Gruß, schöner Vorname, also wirklich ein blühender Löwenzahn-Fan, der hat es dann auch gleich richtig zelebriert und guckt, glaube ich, noch immer Löwenzahn durchgängig und ist auch, der ist auch im Fanclub, man kann also auch im Löwenzahn-Fanclub eben Mitglied werden. Und ich bin am Überlegen, ob ich das vielleicht mal so ein bisschen in Erwägung ziehe. Eigentlich brauche ich das nicht, aber nun ja, es gibt verschiedene Ansätze, das immer noch so ein bisschen zu zelebrieren. Und ich glaube, dass Löwenzahn für viele junge Erwachsene, ne, wir sind wieder bei einem Thema, wie neulich bei meinem Filmthema, diese 30-somethings, ne? So diese Mit-30er Leute, die da sitzen und das aus ihrer Kindheit kennen. Und das sind halt nicht nur diese Mit-30er Leute, sondern Löwenzahn. Als ich angefangen habe, Löwenzahn zu gucken, lief das ja schon etliche Jahre. Ein paar meiner absoluten Lieblingsfolgen kommen aus der Zeit, da war ich gerade auf der Welt. Ne, eben, ich habe eine Folge gesehen, das ist die Folge, glaube ich, wo Peter Lustig am Bach unterwegs ist. Die ist 1986 ist die rausgekommen. Da war ich ein Jahr alt. Das heißt, die Serie gab es halt schon Ewigkeiten. Ich glaube, seit 1981, ich habe es nicht nochmal nachgeguckt, leider, gab es eben diese Serie. Mich gab es da gerade erst ein Jahr, als eine meiner absoluten Lieblingsfolgen eben reingekommen ist. Wie gesagt, das Erbe ist da. Löwenzahn existiert weiter. Man wird jetzt nicht irgendwie, wie damals bei Wetten, dass, wo was Schlimmes passiert ist, was wirklich Schlimmes passiert ist, und man dann gesagt hat, ja komm, wir fahren den ganzen Bums jetzt mal komplett an die Wand. Und Wetten, dass hat sich dann ja mehr oder weniger selbst negiert. Nee, das kann man hier nicht machen, weil es halt auch weiterhin einen Moderator, einen gültigen Moderator für die Sendung gibt, und das ist auch gut so. Gut, das soll's zum Thema Löwenzahn gewesen sein. Hier geht's weiter mit Musik. Beispielsweise der Tanz auf dem Vulkan, also Peter tanzt auf dem Vulkan, wo es Peter Lustig und seinen Nachbarn Herrn Paschulke, wie heißt er eigentlich mit Vornamen? Wie heißt Herr Paschulke eigentlich mit Vornamen? Das sollte man mal rausfinden. Vielleicht lasse ich das gleich die lustige Computerstimme sagen. Hermann heißt der, ne? Hermann Paschulke, genau. Ja, ich war schneller Computerstimme. Verdammt. wo es die eben nach Lanzarote verschlägt, weil sie sich streiten, ist die Erde jetzt heiß, ist die Erde jetzt warm, wie macht man das? Und dann gibt es eben dieses kleine, wunderbare Lied, was ich euch jetzt in voller Länge, die kompletten 3 Minuten hier reinspiele. Das ist mein Lieblingssong aus, weiß ich nicht, 25 Jahren Peter Lustig, ist der Vulkansong. Weltraum auf dem Monde, ja, da war schon öfter einer. Aber unten in der Erde, ganz tief drinnen, war noch keiner. Kalt ist's da, das glaubt so mancher, weil er noch nicht unten war. Doch steigt er munter, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Wird ihm klar, unsere gute alte Erde ist ein ziemlich warmer Kloß, voller Glut und Dampf und Feuer. Ja, unter uns, da ist was los. Gräbst du Tunnel, baust du Häuser oder Brücken aus Zement? Bist du froh, dass Erde fest ist, denn du brauchst ein Fundament. Hart und sicher scheint der Boden durch und durch aus Fels und Stein. Doch bohrst du munter, weiter runter, weiter runter, weiter runter, siehst du ein, das, worauf wir stehen und laufen, ist ne dünne Pelle bloß, auf einer heißen Pellkartoffel. Ja, unter uns, da ist was los. Schön und gruselig sind Vulkane, tanzt man fröhlich drauf umher. Früher waren sie sehr gefährlich, und du glaubst, jetzt läuft nichts mehr. Ha! Doch klettere nie in einen Krater, Vielleicht ist er mit Glut gefüllt. Ja, lässt du dich munter? Weiter runter? Weiter runter? Weiter runter? Wirst du gegrillt? Heute schon kann's wieder losgehen. Mit Getöse riesengroß. Spuckt die Erde plötzlich Feuer. Ja, unter uns, da ist was los. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Denn das ist ja am Ende des Tages immer noch ein Comic-Podcast. Ich werde einen kleinen Themenschwerpunkt heute machen, nämlich werden wir einsteigen ins Big Bang Universe, ein Universum, was ich also extrem feiere. Das gibt es seit 1994, glaube ich, und ist damals ein bisschen als Reminiszenz erfunden worden von ein paar Leuten. Ich habe den Namen, glaube ich, hier tatsächlich irgendwo, ich muss mir noch das andere Comic hier herholen. Und ist damals ins Leben gerufen worden von Gary Carlson und Chris Acker, die einfach ja so eine kleine Reminiszenz eben ans Golden und Silver Age machen wollten. So eben die Zeit, die bei DC eigentlich die schönste gewesen ist, wenn man das so möchte. Und hat eben einen Haufen Figuren, erfunden, die sich im Grunde genommen schon so ein bisschen an der Justice League orientieren. Ja, man könnte glauben, dass das ein bisschen, dass das nicht so gut funktioniert, aber offensichtlich ist dieser Retro-Kram, der das ja auch ist, sehr beliebt bei den Leuten, weil ich das Universum, ich glaube, vor 2 Jahren das erste Mal wahrgenommen habe, also auch bewusst wahrgenommen habe und seitdem davon die Finger nicht mehr lassen kann. Es gibt jetzt eben von Big Bang Universe 2 Ausgaben. Die zweite ist jetzt im Anfang Januar, ich glaube 6. Januar ist sie erschienen. Und ich hatte sie eben beim letzten Mal noch nicht gelesen gehabt, deswegen konnte ich da nichts zu sagen. Und da sind also ausschließlich Geschichten drin von den sogenannten National Guardians, was eben ein zweites Team ist. Normalerweise hat man die Knights of Justice, muss ich eben hier raus aus der Hülle befreien, die Knights of Justice, und das ist ganz klar die Justice League, wohingegen die National Guardians eigentlich eher sowas wie die Avengers sind. Und da hat man eben so Charaktere, die so an Iron Man erinnern oder an Thor, Giant Man, Black Panther ist da mit drauf, Shield. Die heißen natürlich hier anders, ist ganz klar. Man hat irgendwie den Blue Ox, dann den Ancient Mariner, ich weiß gar nicht, wie sagt man, Black Adder, Dr. Cadaver, Iron Maiden, das sind also ganz andere Figuren, als das eben die Knights of Justice sind. Die sind eben eher so in Richtung Marvel gedrängt und das merkt man eben auch. The Badge, ganz klar eine Captain America-Anspielung, eben auch mit dem Schild. In dem Fall ist er blau-gelb und eben nicht eben in den US-Farben gehalten. Aber das, was aber ganz schön ist, dass dadurch eben alle Figuren Creator-owned werden und man aber trotzdem mit ihnen Geschichten erzählen kann, die an alte Geschichten erinnern. Im Grunde genommen vielleicht nochmal einen Plot aufgreifen, den andere Geschichten nicht ganz oder andere Comic-Universen früher nicht ganz zu Ende erzählt haben oder vielleicht sogar einfach klassische Parodien oder Nacherzählungen machen kann. Hier sind wahnsinnig viele Geschichten drin, die auch alle von einem Autor gemacht worden sind, nämlich von Gary Carlson selbst. Gezeichnet ist das Ganze meistens von Sterling Clark, bis auf die nicht ganz letzte Geschichte, sondern die Geschichte Three Against the Renegade, die von Ron Frantz und Sal Buscema mitgestaltet sind, die auch das Cover gemacht haben. Die haben unter anderem, das sind also wirklich Marvel-Autoren und Zeichner, die haben unter anderem eine meiner Lieblingsheldinnen erschaffen und betreut, nämlich Spider-Girl, Mayday Parker. Das sieht man in der Geschichte tatsächlich auch. Das ist genau der gleiche Strich, das ist genau die gleiche Dynamik in dieser Geschichte. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Wie gesagt, in dieser Ausgabe sind es tatsächlich eher die Avengers, die hier parodiert, homagiert, kann man das sagen, homagiert, also denen hier so ein bisschen Tribut gezollt wird. Im Gegensatz zu der Geschichte vorher, da waren es also eher die Justice League oder diese Knights of Justice mit Ultiman und weiß nicht, wie so eine Beacon hieß noch einer, dann hat man den Flash, das Flash-Äquivalent ist, glaube ich, Blitz, und dann geht das die ganze Zeit so weiter. Da gibt es auch eine Erde A und eine Erde B. Das Ganze ist natürlich irgendwo eine ganz klare Anspielung auf das Golden und Silver Age eben bei Marvel. Und zwischendurch gibt es immer noch mal Pin-Ups und weiß der Geier was. Also das ist alles in Schwarz-Weiß, genau wie die vorherige Ausgabe. Dadurch, dass man aber eben nicht so einen krass dunklen Helden hat, wie den Night Watchman, der in der vorherigen Ausgabe ja dran ist. Also dieses Batman-Äquivalent ist ja der Night Watchman in diesem Universum, der natürlich dann auch sehr, sehr dunkel gehalten worden ist. Dadurch, dass das hier so ein bisschen fehlt, machen eben auch die Schwarz-Weiß-Zeichnungen nichts, weil die sind kontrastiert genug, dass man noch genügend erkennen kann. Also das, mein größtes Problem in der letzten Ausgabe war ja, dass diese Night Watchman-Geschichte im Grunde genommen bloß ein schwarzer Klecks war, den man eigentlich kaum noch, ja, erkennen konnte. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Ich finde das ganze Universum halt eine schöne Reise zurück in eine Zeit, wo einzelne Geschichten noch für sich stehen konnten, wo das eine Heft keine Auswirkung auf das nächste hatte, wo am Ende des Heftes alles auf Null gesetzt wurde. Und genau das bekommt man hier. Wer ein bisschen tieferen Einblick haben möchte in das Big Bang-Universum, dem seien angeraten zwei Sammelbände, die ich mir jetzt nach einer halben Ewigkeit endlich mal geholt habe, nämlich den sogenannten Thunder Girl Digest und die Ultimate Collection, genau. Thunder Girl Digest ist ein kleinformatiges Heft, vielleicht so groß wie ein lustiges Taschenbuch, so von der Dicke her. Digests sind ja im Grunde genommen immer das, so diese kleinen Taschenbücher, die man eben auch, ja, im Grunde genommen wie diese Archie Digests gibt es ja auch, habe ich auch ein paar von, also wo man einfach ein bisschen mehr Material in einem kleinen Format bekommt, damit man es mitnehmen kann. Thunder Girl ist runtergebrochen auf die Elemente, eine Mischung aus Mary Marvel und Supergirl, und genau solche Geschichten werden hier auch erzählt. Stilistisch wird sich hier also auch genau an diesem Golden Age Zeitalter orientiert, mit diesen knubbeligen Gesichtern, diesen kleinen Stupsnasen. Also wenn man Captain Marvel-Geschichten aus der damaligen Zeit kennt, aus dem Golden Age, dann wird man sich hier also auch definitiv sofort wieder wohlfühlen. Hat aber dann auch gelegentlich mit den anderen Mitgliedern der Knights of Justice zu tun und wird dann eben in Crossover-Geschichten auch mit ihnen zusammentreffen. Und auch hier ist es wieder so, es ist eine Reise durch das Zeitalter, durch jedes Zeitalter der Superhelden, und so gibt es eben auch im Zeichenstil immer Anpassungen an das jeweilige Zeitalter, in dem man sich jetzt hier befindet. Was ganz witzig ist, es fängt wirklich an mit einer kleinen, mit so mehreren Seiten Geschichte, also wo kommt Thunder Girl her, die ersten Actionfiguren. Das ist natürlich alles erfunden, weil die Figuren gibt es seit 1994 und die hat es im Golden und Silver Age halt überhaupt nicht gegeben. Aber ich finde die Idee einfach witzig, die Figuren mit so ein bisschen, ja, Geschichte, mit so ein bisschen History auch zu untermauern und zu behaupten, ja, mit so einer Pseudo-Kontinuität zu versehen und so zu tun, als hätten sie einfach eine lange Tradition, obwohl man eigentlich nichts anderes macht, als den Figuren zu huldigen, auf denen sie basieren. Und das mit jedem Satz. Und es ist irgendwo natürlich eine Parodie, ist auch ganz klar. Was wollte ich hier noch erwähnen? Genau, und die ganz ersten paar Seiten sind sogar witzigerweise eine Sache, die ich jetzt in dem He-Man-Band, diesem He-Man-Sammelband zum ersten Mal gesehen habe. Nämlich Thunder Girl in verschiedenen modischen Accessoires und verschiedenen Kleidungsstilen über verschiedene Situationen. Und das ist natürlich eine direkte Anspielung auf She-Ra. She-Ra hatte nämlich exakt genau so ein Heft, und das ist auch Teil dieser riesigen He-Man-Collection. Also bei She-Ra gab es eben auch verschiedene modische Stile, Kostüme und so weiter und so fort, die dann auch genau in so fast identischen Posen präsentiert wurden. Richtig, richtig witzig gemacht und natürlich mit dem Augenzwinkern versehen. Am Ende werden dann aber tatsächlich nochmal die Leute vorgestellt, die Figuren maßgeblich belebt haben. Jeff Weigel oder Weigel, Chris Ecker wird hier nochmal vorgestellt. Man hat also nochmal so ein bisschen eine Erklärung, wer sind die Leute, Mug Lewis und so weiter und so fort, wer sind die Leute überhaupt, die diese Figuren damals erfunden und gestaltet haben. Das heißt, nachdem man sich im Grunde genommen durch, weiß ich nicht, knapp 100 Seiten Fake Continuity gelesen hat und so eine kleine Zusammenfassung dieser Figur bekommen hat, wird es einem nochmal erklärt, wo kommt die Figur wirklich her. Sehr günstig, hat glaube ich 6 oder 7 Euro gekostet, Coverprice sind $8, kriegt man sehr, sehr leicht über Amazon, weil sowohl dieser Band als auch der nächste, der jetzt kommt, sind von Amazon selber herausgegeben, weil Amazon ja inzwischen auch seinen eigenen Comic-Verlag hat. Also nicht nur eben durch Comixology eine eigene Comic-Plattform, wo Comics dann digital verkauft werden, sondern tatsächlich eben auch einen eigenen Comic-Verlag, der Pulp-O-2 Press heißt. Pulp-2-O Press. Der nächste Band ist dann eben die Ultimate, die Ultimate Collection. Gilt genau das gleiche für, ist allerdings ein bisschen größer. Ist ein normales US-Comic-Format und macht im Grunde genommen das Gleiche mit Ultiman, und Ultiman ist dann eben entsprechend auch eine Mischung aus Superman mit Versatzstücken von Captain Marvel. Die sind sich sehr, sehr ähnlich. Und was ich gerade gar nicht bei den Thunder Girl Digest gesagt habe, ist eben, dass beide Serien Material nachdrucken aus damals aus der Ongoing von Image. Das heißt, in den 90ern hat es eine, ich glaube, über 40 Heft lange Image-Serie gegeben, wo diese Hefte eben auch rausgekommen sind, weil Image ja der Verlag gewesen ist damals für Creator-owned Kram. Und dann hatte Big Bang eben sein eigenes kleines Label bei Image, und die Sachen liefen da sehr, sehr, sehr, sehr lange. Wie gesagt, man bekommt exakt das Gleiche, also natürlich dann eben mit Ultiman geliefert wie mit Thunder Girl. Mir selber sind ein paar Geschichten bekannt vorgekommen, die ich natürlich kannte, entweder aus Reprints in einem vorherigen Big Bang Universe Band oder, was eben auch der Fall ist, einzelne kleine Comic-Strips werden hinten in den Savage Dragon Heften immer mit reingedruckt. Das sind die Dinge, die so aussehen wie so ein Zeitungsstrip. Und diese Origin-Geschichte ist hier natürlich auch wieder mit drin, allerdings in Schwarz-Weiß. Und in Savage Dragon sind sie koloriert, komplett koloriert und sehen da noch ein bisschen hübscher aus, was aber an der Geschichte selber nichts ändert. Was ich ein bisschen schade finde auf der einen Art, es gibt zwischen dem Thunder Girl Digest und dem Ultiman Collection Heft zwei, drei Überschneidungen. Das heißt, man hat wirklich zwei, drei Geschichten, die in beiden Heften vorkommen. Was ich ein bisschen schade finde, aber das sind eben auch Geschichten, wo sowohl Thunder Girl als auch Ultiman drin vorkommt. Und deswegen sind die eben auch jeweils in beiden Bänden vertreten. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen. Der wird aber dadurch wieder wettgemacht, dass es ein tatsächliches Crossover gibt aus Ultiman und Savage Dragon. Ich hatte ja gesagt, dass sich der Zeichenstil auch gelegentlich eben dem Zeitalter anpasst, auf das eben gerade angespielt wird. Und innerhalb dieser, ja, das sind glaube ich auch nur 8 Seiten lang, diese Geschichte, innerhalb dieser 8 Seiten ändert sich der Zeichenstil gleich 3-4 Mal, weil Savage Dragon, weil so Dragon, so wie er ja heißt, hier so auch durch die Zeit reist und verschiedenen Versionen von Ultiman begegnet. Sehr witzig, sehr cool gemacht. Hätte ich gerne länger, ein bisschen ausgiebiger. Und ich glaube so, diese Comic-Freundschaft zwischen den Big Bang-Leuten und Eric Larson, dem Erfinder von Savage Dragon, das wird eben auch dadurch nochmal deutlich, dass eben Savage Dragon auch in diesem Band eben mit drin ist. Und wie gesagt, bis heute auch Big Bang-Geschichten in Savage Dragon nachgedruckt werden. Gut, dann haben wir das erledigt. Aufgepasst, es ist versprochen, ich werde heute für euch kochen. Nein, kein Müsli aus der Dose, auch keine Nudeln, keine Soße. Selbst Schweinebraten ist mir Schnuppe, ich koche jetzt eine Kartoffelsuppe. 2 Pfund Kartoffeln werden geschält und gekocht. Mit Salz dran, so hätte ich sie so schon gemocht. Doch jetzt kommt noch Butter und sie werden gestampft. Und mit Milch wird's gekocht, bis es blubbert und dampft. Noch Speck rein und Zwiebeln gebraten in Schmalz und Würstchen in Scheiben und Pfeffer und Salz und dann darüber noch Suppenbrühe. Wenn das einer riecht, dann ist er hin. Ach du meine Christa und Clivia, meine Jetta und Hela und Saskia, ich liebe euch alle. Ob gelb oder weiß, im Salat seid ihr kalt und im Topf seid ihr heiß. Ihr meine geschmackvollen, saftvollen, kraftvollen, ganz einfach prachtvollen Kartoffelknollen. Genau, und dann geht's nämlich jetzt hier weiter mit Peak the First. Den habe ich mir bestellt irgendwann letztes Jahr schon oder vorletztes Jahr. Ich weiß, vorletztes Jahr Quatsch, aber irgendwann im Dezember oder Januar. Jetzt vorletztes Jahr, nee, so lange ist es nicht her. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Hatte eine ganz klare Vorstellung davon. Ich glaube schon, dass ich gesagt habe, was mich halt erwartet, was ich dachte, was mich erwarten würde, wäre so ein bisschen so, ja, Dinge auf dem Niveau eines Mad-Heftes und ein bisschen zotig, ein bisschen ekelig und ein bisschen, ja, parodistisch vielleicht oder sehr, sehr satirisch. Und genau das habe ich bekommen. Das ist ein kleines Format, ich muss es mal daneben halten, aber ich glaube, das ist ungefähr das gleiche Format Ja, ist ein bisschen größer als der Thunder Girl Digest. Kleines Format, wenige Seiten, hat aber trotzdem $5 gekostet, weil es ein kleines Indie-Produkt ist. Dafür ist das aber in Farbe gedruckt, weitestgehend. Es ist von Jason Youngblood. Ich weiß nicht, wie man es aussprechen könnte. Wahrscheinlich Blut oder... sieht halt aus wie Jungblut, der Name, ne? Deswegen Youngblood oder Youngblood, ich weiß es nicht. Ich habe erstmal versucht rauszufinden, wer ist das? Und es wird so ein bisschen angedeutet, dass er schon so ein bisschen aus dem Mad-Kosmos kommt. Das wird zumindest am Ende des Heftes angedeutet. Ich habe tatsächlich nichts zu ihm gefunden, weil Jason Youngblood, nenne ich ihn jetzt einfach mal, auch keinen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Was ich halt sehr komisch finde, weil wenn jemand in der Lage ist, halt eben ja mehr oder weniger eigenständig Comics rauszubringen, wieso kriegt er keinen eigenen Eintrag in der Wikipedia? Weil was er gemacht hat, waren diese Deep Fried Anthologien aus dem Underground-Comic-Bereich. Das war mir jetzt nicht unbedingt ein Begriff, aber es gibt eine Figur hier drin, nämlich die kleine Clarissa, die wohl im Internet ziemlich großes Ding sein muss. Keine Ahnung. Was ich rausgefunden habe, ist, dass er für DC eine Reihe geschrieben hat oder ein Trade Paperback, ein Graphic Novel, wenn man so möchte, veröffentlicht hat, nämlich Bizarro World. Und das ist halt eins der Comics, die ich schon seit ein paar Jahren auf meiner Wunschliste habe, die ich also wirklich unbedingt nochmal haben möchte. Ich komme einfach nicht dran. Wüsste auch gar nicht mehr, wo ich gucken soll. Und ich wusste gar nicht, dass der gleiche Zeichner, der gleiche Autor ist. Und Bizarro World ist eben so, ja, alles ein bisschen schräge im DC-Universum, alles auf die Spitze getrieben, ist aber auch schon ungefähr 10 Jahre alt vielleicht, also schon sehr, sehr alt. Was ist es inhaltlich? Also am Anfang, das Cover direkt zeigt eben so eine Art, ja, Watcher, so ein UA to the Watcher, wie er in so einem Sessel sitzt und Popcorn futtert, während er auf die Erde guckt. Und genau das ist eben die Figur, die man dann am Anfang des Heftes sofort kennenlernt. Das ist nämlich The Peeker, also der Reingucker. Und der Peeker ist eigentlich eine Reminiszenz an den Watcher, und es fängt tatsächlich so an, wie jedes Marvel What If, wo der Watcher erstmal so 3-4 Seiten erklärt, was er da eigentlich macht, und dann eben erklärt, oh, das Multiverse, dies und das Multiverse, das und bla und tüt. Viele von diesen Point One Heften, die Marvel macht, fangen auch mit dem Watcher an oder werden auf dieser Ebene erzählt. Das war für mich ein sehr gelungener Einstieg, weil natürlich so ein bisschen parodistisch darauf eingegangen wird, wer diese Figur eigentlich ist. Die weiteren Geschichten sind einerseits gesellschaftskritisch anzusehen. Es gibt dann direkt die erste Geschichte, Eagle Eye, wo es so ein bisschen der Bezug parodiert wird, so das amerikanische Volk im Gegensatz zu den Native Americans, zu den amerikanischen Ureinwohnern, und dass man sie eigentlich besser behandeln soll und so weiter und so fort. Und das wird eben anhand eines Captain Americas erzählt und eines indianischen Mitglieds, das dann eben aufgrund von körperlichen Defiziten aus dem Team rausgeschmissen wird und was eben dann im Endeffekt dazu führt, dass der Präsident erschossen wird, weil der Indianer nicht im Team gewesen ist, der Native American. Und dann geht das Ganze halt mit mehreren kleinen Einseitern auch weiter, bis dann zu der nächsten Geschichte, etwas größeren, Croissants with Mohammed. Und in der Geschichte bietet sich Mickey Mouse dem Islam an. Und es wird so ein bisschen so, ich hab das verstanden als wie soll ich das sagen, so als, ja, Augenzwinkern, so, hey, wir haben Angst vor dem Islam, dass der Islam uns irgendwann übernimmt. Der Islam ist so groß und wir verstehen den Islam nicht. Wir machen uns aber keine Gedanken darüber, dass die Welt irgendwann Disney gehört. Und dass Disney vielleicht irgendwann der Islam gehört. Und dann können wir nicht nur Angst vor dem Islam haben, sondern können wir auch Angst haben vor Disney. Und dass das eigentlich kein Thema für uns ist, dass wir uns darüber gar keine Gedanken machen, was für krasse Folgen so ein sehr mächtiger, sehr einflussreicher multinationaler Konzern ist, der uns im Grunde genommen irgendwann auch besitzen kann. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und das ist, glaube ich, so die Aussage dieser Geschichte. Ist so ein bisschen schwierig, weil natürlich auf Charlie Hebdo angespielt wird, ein Stück weit, weil keine Comic-Universum oder kein Comic-Zeichner selber ist derselbe nach Charlie Hebdo. Da ist jeder Comic-Zeichner von betroffen gewesen. Und auch das hat auch jeden Comic-Leser oder jeden Comic-Lesenden in irgendeiner Art und Weise sehr stark getroffen. Insgesamt muss ich sagen, dass es für mich ein sehr interessanter Einblick gewesen ist in andere Comics. Vom Niveau her ist es tatsächlich wie ein Mad-Heft. Also das teilt sich tatsächlich so die ganzen grafischen Details mit allem drum und dran. wie so ein Mad-Heft, und da wird auch vor Pipi-Kaka-Humor und Fäkalien nicht wirklich zurückgeschreckt. Und es ist halt auch nicht wirklich für jeden was, sondern es ist wirklich, also man muss schon ein bisschen einen starken Magen haben gelegentlich. Aber dann wird man wirklich einen Künstler haben, der sehr vielseitig ist, sehr viele verschiedene Figuren anbieten kann, weil es halt alles in Personalunion ist, eben von Jason Youngblood, keine Ahnung. Ist was anderes als Superhelden-Comics. Und wenn ich mal so jetzt in mein Programm diesen Monat oder diese Woche zurückgucke, bis jetzt hatte ich irgendwie nur Hommagen und Parodien. Mal gucken, was gleich noch so kommt. Denn ich gehe jetzt mal weiter zum Manga diese Woche, dieser Sendung. Genau, hier ist mein Manga. Katsura und Toriyama Short Stories. Hatte ich, wie gesagt, am Anfang schon mal gesagt, eher zufällig in meinem Abo-Fach liegen, weil meine Comic-Verkäuferin sagte, ja, du hast doch die anderen Hefte auch, dann nimm doch mal das auch. Und habe ich gesagt, gerne, weil ich wusste halt überhaupt nicht, dass es das gibt. Ich hatte mich mit Mangas ja schon längere Zeit nicht mehr auseinandergesetzt. Ich kriege halt ganz, ganz selten mit, was da noch passiert. Ich lese also auch tatsächlich nur noch Battle Angel Alita halbwegs regelmäßig, und da kommt halt auch so gut wie nie was. Also wenn da ein Band im Jahr kommt, ist es viel. Masakatsu Katsura, ich werde ihn jetzt weiter Katsura nennen, kennt man oder kannte ich persönlich von DNA Square. Das war eine Manga-Geschichte, die damals in Banzai gelaufen ist. Und da gab es dann auch noch ein Anime zu. Der wurde dann auch irgendwann mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Habe ich dann auch geguckt. Hier ist ein Vögelchen im Hintergrund. Das war nicht das Vögelchen, das war ich. Daher kannte ich ihn halt. Und ja, Akira Toriyama ist selbsterklärend, der Erfinder von Dragon Ball und allem und bla. Ne? Also ich glaube, Toriyama muss man nicht erklären. Und das sind eben, hier sind nämlich zwei Geschichten drin, die Katsura und Toriyama gemeinsam gemacht haben. Und zwar nach dem Motto, Toriyama schreibt und entwirft die Charaktere und Katsura zeichnet es. Und genau so ist es tatsächlich. Es sind die Zeichnungen von Katsura und die Figuren und die Storys von Toriyama. Das heißt, die ganze Dynamik, die ganzen Charakter, das ganze Charakterdesign eben, es ist alles Toriyama, eben aber im Zeichenstil gehalten von Katsura. Und es funktioniert witzigerweise sehr gut, weil es so ein bisschen wie so ein amerikanisches Superhelden-Comic ist, wo man einen Autoren hat und einen Zeichner und hier tatsächlich den Schreibstil von Toriyama wiedererkennt, obwohl es ein bisschen anders aussieht. Die erste Geschichte heißt, oh Gott, ich komme damit immer durcheinander, Sachi-chan Mega Punch. Da geht es eben um die kleine Sachi, die zusammen mit einem anderen Superkämpfer auf einen fremden Planeten gebracht wird, weil sie eben auch fälschlicherweise für einen Superkämpfer gehalten wird, der sie aber gar nicht ist, sondern sie ist halt nur ein 14-jähriges Mädchen. Und ihr Großvater oder Vater ist tatsächlich irgendwie der Superkämpfer, und sie selber hat gar nicht so stark trainiert. Und wird einfach fälschlicherweise mitgenommen, und gemeinsam sollen die beiden halt irgendwie so eine Diebesbande oder Verbrecherbande auf diesem fremden Planeten eben aus dem Weg räumen, und dann würden sie eben einen Wunsch erfüllt bekommen ihrer Wahl. Und ja, das ist sehr kurz, ist auch nur ein Kapitel quasi. Sehr witzig gemacht, ist eigentlich eher eine Comedy-Story als wirklich ernst gemeint. So, die Charaktere, wie gesagt, sind wirklich Toriyama-Charaktere. Die ganze Dynamik ist Toriyama und so weiter und so fort, hatte ich ja eben schon mal gesagt. Aber eben durch die Zeichnung von Katsura wird ein bisschen poppiger und ein bisschen moderner, weil es eben, Toriyama ist schon so, ja, alte Riegel, würde ich fast schon sagen, sehr schlicht, aber sehr, sehr treffend gehalten. Und Katsura bringt das Ganze sehr, sehr, sehr, sehr explosiv und wirklich, also die Bilder springen dich praktisch an. Also man könnte es bunt machen und es hätte nicht weniger Dynamik oder nicht viel mehr Dynamik als jetzt hier in Schwarz-Weiß. Dann auch der Umgang mit Rasterfolie ist ein ganz anderer, als Toriyama das machen würde. Es sieht einfach wirklich ganz anders aus, als Toriyama es gemacht hätte. Und das ist einfach so der witzige Kniff, der witzige Twist an diesen Zeichnungen. Und beide Geschichten, muss ich dazu sagen, spielen auch grob im gleichen Universum. Nämlich die zweite Geschichte, die ein bisschen länger ist, die gleich drei Kapitel hat, Gia, wie sie heißt, bringt eben einen Vertreter dieser Weltraumpolizei, also diese Cover-Illustration, dieses gelb-grüne Gesicht vorne drauf, ist eben einer von dieser Weltraumpolizei. Die tauchen kurz in ein, zwei Panels in Sanchi-chan Mega Punch schon auf, aber hier ist eben die Hauptfigur auch einer dieser Weltraumpolizei. Und da geht es darum, dass eben dieser Weltraumpolizist Gia auf die Erde kommt und einen Verbündeten von ihm sucht und ja, währenddessen kommt er eben an zwei junge Erwachsene, die ihm mehr oder weniger erklären, wie die Erde überhaupt funktioniert. Auf dem Weg dahin entdecken sie eben den großen Bösewicht dieser Welt, der sich dann aber auch noch mit einem kleinen Geheimnis rausstellt und so weiter und so fort. Also die Geschichte ist relativ, also die Plots, beide Plots sind relativ standardmäßig, da ist jetzt kein großer Kniff drin. Eine Besonderheit, die ich eben finde, ist, dass es in beiden Geschichten, also beide Geschichten gehen ganz anders mit Sexualität um. Man hat in Sachi-chan Megapan schon dieses ganz typische, klassische, mir auch langsam zu den Ohren hinaus hängende Panty-Shot-Dingen, also dieses Trope, dass du dann ein 14-jähriges Mädchen hast und im Grunde genommen fliegt dir alle zwei Seiten ihr Höschen entgegen. Das ist hier auch wirklich wieder mal der Fall und ich habe echt ein Problem damit, dass hier 14-jährige kleine Mädchen sexualisiert werden. Mir geht das wirklich dezent auf die Nüsse. Und hier ist es halt wirklich extrem, weil sie eben auf, also Sachi eben in der ersten Geschichte auf der Probacke noch ein Muttermal hat, was für die Geschichte noch wichtig ist. Und das wird natürlich dementsprechend mindestens einmal pro Seite gezeigt. Ist ja ganz klar. Die zweite Geschichte geht aber einen anderen Weg, weil da natürlich die Figuren auch volljährig sind, auch nach deutschem Recht volljährig sind. Man muss dazu sagen, ich glaube, Geschlechtsreife ist in Japan tatsächlich 14. Das heißt, wenn man da so ein Manga-Magazin aufmacht, hast du da natürlich kleine Mädchen in Unterwäsche drin. Das ist total creepy. Und ich habe mir mal so ein japanisches, das sind japanische Manga-Hefte, da sind Manga-Kapitel drin und seitenweise Fotos von 14-jährigen Mädchen in Unterhosen, wo ich denke, was ist mit euch los, Japaner? Echt, was ist mit euch los? Egal. Die zweite Geschichte ist allerdings ein bisschen weniger problematisch, weil das, was an Sexualität hier drin ist, eben unter Erwachsenen stattfindet. Auch ein bisschen mehr Nacktheit hier drin ist, jetzt nicht Full-Front-Nudity, also die Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur wird jetzt nicht komplett nackt gezeigt von vorne mit allem Pipapo, sondern man hat so eine kleine Szene, wo sie dann irgendwie reinplatzt und sagt, man kennt das ja aus Mangas, warum dann das Mädchen nackt ist, ist ja im Grunde genommen auch egal, aber es gibt eben diesen einen Moment. Aber es wird eben auch dazu erklärt, um eben dem Hauptcharakter Gia hier zu zeigen, was ist Sexualität, was macht das mit den Menschen, wie sehr sind Menschen auch von dieser Gefühlsregung abhängig und oder nicht abhängig, aber möchten das gerne haben, Bedürfnis nach dieser Gefühlsregung, Sex und das Erlebnis danach und das eben gemischt zu haben. Das war ein Element, was ich tatsächlich in einem Toriyama-Manga noch nie so gesehen habe, weil die bisherigen Toriyama-Geschichten ja immer relativ witzig und Comedy-mäßig gewesen sind und da war eigentlich so mit Liebe und Fortpflanzung, hätte ich jetzt fast gesagt, oder einfach wirklich so Sexualität. Das ist neu für einen Toriyama-Manga und ich glaube, dass das ein ganz spannendes Element sein könnte, wenn Toriyama wirklich mal, es könnte wirklich witzig sein, wenn Toriyama wirklich mal einen Comic oder einen Manga schreiben würde für Erwachsene. Ist, soweit ich weiß, noch nie vorgekommen. Keine Ahnung. Das Charakterdesign für diesen Weltraumpolizisten orientiert sich, das noch ganz witzig, orientiert sich eben an so einem Tokusatsu-Superhelden aus Japan, sowas Power Rangers, Super Sentai dementsprechend. Und das ist insofern ganz witzig, weil Katsura in seiner Jugend irgendwie in den 80ern auch tatsächlich mal ein Parodie-Manga auf die Super Sentais gezeichnet hat. Das ist so ein ganz kleiner witziger Fun-Fact. Deswegen arbeitet er eben auch gerne in diesem Genre mit den Superhelden und also diese Tokusatsu-Superhelden findest du eben auch bei Toriyama sehr häufig wieder. Für einen Toriyama-Fan ist es definitiv was. Wer einfach nur so Mangas liest, der wird ja wahrscheinlich so ein bisschen die Tiefe vermissen. Es ist einfach eine schöne Ergänzung zu den vorherigen Bänden. Schrecklich sieht der Garten aus, ich kann's nicht mehr ertragen. Nützlich oder nicht, egal, ich geh den Maulwurf jagen. Jedes Häufchen kriegt ne Nummer, dadurch übersehe ich keins und kann alle kontrollieren. Das ist Häufchen Nummer eins. Paul hat große Grabehände und sehr fleißig ist das Tier. Still, ich höre ihn unten graben. Hier am Haufen Nummer vier. Ein schwarzes Tier wohnt unter mir, zahlt nicht dafür. Und buddelt hier vor meiner Tür nicht mit mir. Wenn er flüchtet, kann der Maulwurf durch verschiedene Gänge gehen. Wo er ist, das kann ich messen. Jetzt ist er am Ausgang 10. In Paules kühler Speisekammer wird ihm nie was ranzig. Die Aircondition bringt ihm Luft direkt von Eingang 20. Jeder braucht nen Platz zum Leben, auch der Maulwurf, ja das weiß ich. Doch auch ich brauch meine Wiese, nicht den Haufen 30. Hier kann er in Ruhe wühlen, denkt sich Paul, jedoch er irrt sich. Denn ich kann in die Röhre gucken, auch am Haufen 46. Ein schwarzes Tier wohnt unter mir, zahlt nicht dafür. Und buddelt hier vor meiner Tür, nicht mit mir. Nicht mit mir! So, in den Previews habe ich nämlich heute eine neue Serie bei Titan. Da geht es nämlich los mit. Geht es nämlich weiter mit Tank Girl. Da gibt es eine neue Tank Girl-Serie. Nämlich Tank Girl, One Tank, Two Girls. Ich finde es schön, dass diese Figur am Leben erhalten wird. Also, das ist halt eine von diesen alten, klassischen 90er-Jahren Anti-Heldinnen oder sowas, die bei Titan. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich schon zwei Serien in den letzten paar Jahren mitgemacht und Tank Girl 1, Tank 2 Girls ist jetzt die dritte. Ist geschrieben von Alan Martin und gezeichnet von irgendwas Parson. Ich hätte es mir aufschreiben sollen, scheiße. Der hat auch in dieser Anthologieserie 21st Century Tank Girl mitgearbeitet und hatte aber immer nur so einzelne Geschichten. Diese Geschichte ist komplett von ihm gezeichnet und ich finde ihn einen sehr, sehr guten Zeichner. Guckt euch da mal Previews an, da geht's los im Mai weiter und eine Preview aus. Also haltet euch fest, egal wo ihr gerade seid, haltet euch irgendwo fest, jetzt nehmt die Hand und an den Tisch, an den Griff vom Bus oder wegen meiner an den Arm vom Nachbarn. Superhelden-Comics aus Österreich gibt's. Und zwar habe ich das Projekt schon sehr lange in die Augen gefasst, habe aber nie so wirklich Zeit gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. Es wird jetzt will ich nichts Falsches sagen, ab Anfang April eine neue Reihe geben namens Ash, Austrian Superheroes, was so ein bisschen von der Idee her in die Richtung Captain Berlin geht. Also man hat Figuren, die an existierende Charaktere vielleicht sogar ein bisschen angelehnt sind, weil man kann sich anstrengen, wie man möchte, wenn man einen neuen Superhelden erfindet, er wird immer an irgendwas erinnern. In dem Fall ist es ein Team von vier Superhelden, die in vier Heften erzählt wird, ab April eben. Es sind die Figuren, jetzt muss ich das eben drauf kriegen, Captain Austria Junior, Donauweibchen, Lady Heumarkt und der Bürokrat. Das ist schon sehr schräg. Das ist schon wirklich sehr schräg. Charakterdesign sehr, sehr modern. Das ist ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr feine Zeichnung. Das ist so der Unterschied, den die Serie eben zu Captain Berlin haben wird, wo das Ganze ja schon so ein bisschen trashig gehalten ist, auch absichtlich trashig gehalten ist. Das hier könnte problemlos mit einem amerikanischen Marvel- oder DC-Heft mithalten. Das sieht richtig, richtig gut aus. Wie gesagt, es wird Anfang April wird es da losgehen mit vier Heften. Man wird das Ding problemlos über den normalen Pressevertrieb, normalen Comicvertrieb bekommen können. In Wien gibt es irgendwie Ende März noch eine, am 31. März, wie ich gerade sehe, noch eine Release-Party, wo auch als super Sonder-Megagast, wahrscheinlich weil er gerade auf der Vienna Comics ist oder so, keine Ahnung, wird Mahmoud Azra sein, der ja auch momentan bei Marvel die Avengers zeichnet, ich weiß es gerade gar nicht. Der wird eben da sein, wahrscheinlich weil er gerade wirklich zufällig in Österreich ist, keine Ahnung, ist die eigentlich, wann ist eigentlich die Vienna Comics, ist die gerade oder wann? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich wohne ja nicht in Österreich, kann ich ja nicht sagen. Ich finde das wahnsinnig witzig, weil es ist, wahrscheinlich geht es in die gleichen Gefilde wie die Big Bang Comics vom Anfang der Sendung, ähnlich wie mich erinnert es halt vom Konzept auch wahnsinnig an Captain Berlin und damit wird sich die Serie vergleichen lassen müssen. Ich finde es aber wahnsinnig schön, dass man einfach auch in Europa sagen kann, hey, wir machen ja Superhelden-Comics, warum sollen wir das Feld nur den Amerikanern überlassen? Na, und es gibt einfach, selbst wenn man in den Untergrund guckt, so gut wie keine deutschen Superhelden. Und Plemplem hat es ein bisschen versucht, wobei da einfach die Regelmäßigkeit fehlt. Da gibt es ein paar Superhelden-Serien bei Plemplem, aber das ist halt eben auch nur, ja, manchmal, also wenn man mal vom Changer absieht, der so ein bisschen Sachen neu probiert hat, aber die Sachen von Plemplem, das sind schon so Abziehbilder von anderen Superhelden. Und kann man dieser Serie auch vorwerfen, aber es ist wenigstens ein Versuch, mal was Neues zu machen und dann vor allem auf einem Level zu machen, dass es aussieht wie ein professionelles Comic und eben nicht so dieses DIY-Ding, was Plamplam ja schon seit vielen, vielen Jahren macht, sondern das sieht wirklich, also auch vom Cover aus, also sucht euch mal wirklich ein paar Previews raus, kam die in der Internetseite hier mit drauf, austriansuperheroes.com, guckt da mal in die Previews, da gibt's auch schon, ich glaube, 2-0-Nummern zum Reingucken. Also tut euch mal den Gefallen, guckt da wirklich rein, weil das ist ein ganz anderes Level als der Kram, der Plan. Ich würde es wirklich als Kram bezeichnen. Das ist super ambitioniert, auch wirklich gut gemacht, was ich vom Changer bisher gelesen habe, ist wirklich toll. Aber es ist halt im Ansatz nicht dieses Level, es ist halt was ganz anderes. Und da darf man sich wirklich mal drauf freuen. Ich werde definitiv zuschlagen. Keine Ahnung, warum ich hier in diesem Podcast nicht schon mal eher darüber geredet habe, weil mich dieses Projekt jetzt schon ein paar Mal wirklich komplett umgehauen hat. Und also gerade diese Preview-Seiten, die jetzt hier eben auch im Pressematerial mit dabei gewesen ist, was ich mir angefordert habe, weil die Nachfrage kam, wer möchte noch, wer hat noch nicht, habe ich dann gesagt, ja, komm her damit ich mal reingucken kann. Es ist wirklich, wirklich schön und ich freue mich da wirklich drauf. Ich bin richtig begeistert darüber. Gut, das waren dann meine Previews und dann kommt nämlich jetzt noch die Nerd-Nerd-Nerd-Programm-Vorschau! Genau. Nächste Woche geht's weiter am 13.3. geht's weiter mit Herz der Würfel. Das müsste die letzte Sendung der aktuellen Spielrunde gewesen sein. Wir haben noch nicht nachproduziert. Wir hatten noch keine Zeit nachzuproduzieren. Dementsprechend wird das wahrscheinlich erstmal die vorerst letzte Herz der Würfel-Sendung sein, bis wir nachproduzieren. Ich habe noch keine Ahnung, aber da geht's eben weiter mit Vampire the Masquerade. Am 20.3. geht's weiter mit der Sendung mit dem Nerd. Dann hören wir uns wieder. Und wie es ja immer so schön ist, am Ende des Monats, immer am letzten Sonntag des Monats, das versuche ich immer so zu machen, da geht es nämlich weiter mit König der Podcasts. Da werden wir weiter Godzilla gucken, nämlich Godzilla, Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah. Ich glaube, das ist der Film, den wir da gucken werden. Damit geht es eben am 27.3. weiter. Am Osterwochenende gibt es aller Voraussicht nach auch eine Review zur Blödmann wie Suppenhuhn oder so komischer Superheldenfilm. Hab ich also doch noch was zu tun bekommen? Gut, das war's für diese Woche. Ich habe das eigentlich kurz halten wollen, jetzt bin ich schon wieder so lang, aber ich muss es auch wieder, ich schneide es auch wieder runter. Mein Gott, es ist ja immer, irgendwas ist ja immer. Einer muss es ja schneiden. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt redlich meinen Dr. Who verdient, denn ich habe mein To-Do für heute erledigt, nämlich diesen Podcast aufzunehmen, damit ich das nicht wieder auf letzten Drücker machen muss am Samstag. Das habe ich nämlich jetzt schon mal erledigt. Wir hören uns in 2 Wochen, wie gesagt, wieder auf Wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf ohne Kredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!